Erster meine Freunde, freut euch über den Herrn. Ich sage es noch einmal, freut euch. Es ist gut für euch. Zweiter passt auf die falschen Leute auf. Sie sind wie böse Hunde. Sie wollen euch schaden. Dritter, wir sind die wahren Gläubigen. Wir beten Gott im Geist an. Wir sind stolz auf Jesus. Wir vertrauen nicht auf uns selbst. Rasse 4. Ich könnte auch auf mich selbst vertrauen. Aber ich tue es nicht. Andere denken vielleicht, sie können das. Aber ich könnte es noch viel mehr. Fünfter, ich wurde als Jude geboren. 8 Tage später wurde ich beschnitten. Ich bin aus dem Volk Israel, aus dem Stamm Benjamin. Ich bin ein echter Hebräer. Ich war ein Pharisäer und kannte das Gesetz sehr gut. 6. Ich war sehr eifrig und habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe das Gesetz genau befolgt und war ohne Fehler. 7. Früher war mir das wichtig. Aber jetzt ist es für mich wertlos, weil ich Jesus kenne. 8. Ja, alles ist wertlos, wenn ich es mit Jesus vergleiche. Jesus ist mein Herr. Ihn zu kennen ist das Beste. Darum habe ich alles aufgegeben. Ich sehe es als Müll, damit ich Jesus gewinnen kann. 9. Ich will zu Jesus gehören. Ich will nicht durch mein eigenes Tun gerecht sein. Ich will durch den Glauben an Jesus gerecht sein. Diese Gerechtigkeit kommt von Gott. 10. Ich will Jesus besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich will auch an seinem Leiden teilhaben und wie er sterben. 11. Ich hoffe, dass ich auch von den Toten auferstehen werde. 12. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht perfekt. Aber ich laufe weiter. Ich will das Ziel erreichen, weil Jesus mich ergriffen hat. 13. Freunde, ich denke nicht, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Aber ich tue eines, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich schaue nach vorne. 14. Ich laufe auf das Ziel zu. Dort wartet der Preis. Gott hat mich durch Jesus in den Himmel berufen. 15. Wir, die wir schon weiter sind, sollen so denken. Wenn ihr anders denkt, wird Gott euch das auch zeigen. 16. Aber wir müssen so weitermachen, wie wir schon sind. 17. Freunde, folgt meinem Beispiel. Achtet auf die, die so leben wie wir. Wir sind euer Vorbild. 18. Viele leben anders. Ich habe es euch oft gesagt. Jetzt sage ich es mit Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes von Jesus. 19. Sie werden verloren gehen. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie schämen sich nicht für das, was sie tun. Sie denken nur an irdische Dinge. 20. Wir sind Bürger des Himmels. Von dort erwarten wir Jesus. Er ist unser Retter. 21. Er wird unseren schwachen Körper verändern. Er wird ihn so machen wie seinen herrlichen Körper. Er hat die Macht, alles zu beherrschen.